dieser Fuchs. Der stand einfach da und sah mich an. Mich und das ganze Chaos drumherum. Nur ein paar Meter entfernt. Und die Art, wie er mich ansah, so ruhig. Mit seinen großen Neonaugen, die glühten richtig. Da sah sich einfach alles an, als wäre das ganz normal, als würde er jeden Tag ein Auto sehen, das auf dem Kopf steht, völlig zermatscht. Und ich stehe da im Blaulicht und denke, ich sollte hier nicht rumstehen und den Fuchs anstarren, ich sollte dem Mann da helfen. Aber ich tu's nicht. Ich starre nur den Fuchs an, bis es dem zu blöd wird und er in der Dunkelheit verschwindet. Keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Vielleicht ein paar Minuten, vielleicht auch nur Sekunden, aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Die Verfolgung von Matt Hartley. Aus dem Englischen von Claudia Feldmann. Paul? Wenn sie kommen und dir Fragen stellen, sag nichts davon, okay? Lass den Fuchs weg. Okay. Mach ich. Gut. Das klingt nämlich nicht so gut, wenn du das sagst. Irgendwie kalt. Als wärst du nicht ganz klar im Kopf gewesen. Lass das besser weg. Okay. Ich sag dir das nur, weil du offensichtlich unter Schock stehst. Ich steh nicht unter Schock. Bin bloß... Deine Hände zittern. Was? Das ist ja Unsinn. Schon gut, ist doch ganz normal. Hier, trink erstmal einen Schluck Wasser. Okay. Und jetzt musst du die Geschichte in deinem Kopf klarkriegen. Ja, was für eine Geschichte? Ich hab doch nichts falsch gemacht. Ich weiß. Du hast gebremst, du hast die Verfolgung abgebrochen und du hattest den Wagen unter Kontrolle. Richtig? Richtig. Er ist mit dir zusammengestoßen. Er ist voll in mich reingefahren, er war auf meiner Straßenseite. Genau. Und du bist zu ihm hin und du hast ihm geholfen. Stimmt's? Du hast den Unfall gemeldet und die Stelle abgesichert. Natürlich habe ich das. Nachdem der Fuchs... Vergiss den Fuchs, der tut nichts zur Sache. Okay. Schon gut, da war kein Fuchs. Gut. Und jetzt erzähl mir, was du getan hast. Getan? Mhm. Ich bin zu seinem Auto gegangen. Direkt bis zur Fahrertür. Und wie ich reinschaue, sehe ich, dass er bewusstlos ist und voller Blut. Also schicke ich den Funkspruch los. Gut, sehr gut, ja. Aber während ich die ganzen Infos durchgebe, will ich ihm sagen, dass alles gut wird, dass er es schafft. Aber ich kann's nicht. Und was ich dann sage, es kommt irgendwie anders. Wiefern anders? Ja, ich habe ihn angeschrien. Ja, du Idiot, du verdammter Idiot, sieh nur, was du getan hast. Und auch da weiß ich nicht, wie lange das gedauert hat. Aber ich habe Halsschmerzen, also war es wohl ziemlich lange. Dann sind plötzlich all die anderen aufgetaucht und irgendwer hat mich zu diesem Wagen gebracht. Und ja, dann bist du gekommen. Paul? Ja? Sag ihnen nicht, dass du ihn angebrüllt hast. Hörst du? Aber so war's nun mal. Das brauchen sie ja nicht zu wissen. Es klingt... Naja, es klingt einfach nicht gut. So wie das mit dem Fuchs. Schlimmer. Meinetwegen. Die suspendieren mich, oder? Ja, aber das ist doch ganz normal, solange die Untersuchung läuft. Ich habe bloß meinen Job gemacht. Ich weiß. Das wird schon wieder. Du bist ein guter Polizist. Gut. Sehr gut. Viel zu gut. Du hast mir alles beigebracht, was ich weiß. Und aus dir ist doch was geworden, oder nicht? Ja, ich bin jedenfalls noch dabei. Pass auf, du musst nur diese beiden Details weglassen. Das verstehst du doch, oder? Wenn das Ganze umgekehrt wäre, würdest du mir genau dasselbe sagen. Nur die Fakten, keine Gefühle. Genau. Hör mal, Paul. Ich muss dir noch was sagen. Nämlich? Der Fahrer ist gestorben. Die Sanitäter haben alles versucht, aber die Verletzungen waren zu schwer. Paul? Paul, ist alles in Ordnung? Ja, ja. Ich muss jetzt raus und die Absperrung bewachen. Gleich kommt jemand und bringt dich zur Wache, um deine Aussage aufzunehmen. Denk an das, was wir besprochen haben. Kein Fuchs, kein Brüllen. Nur die Fakten, ja. Ja, nur die Fakten. Madam, sehen Sie nicht, dass die Straße gesperrt ist? Was ist denn passiert? Das sieht man doch wohl. Ein Unfall. Würden Sie bitte wenden, Madam? Und bleiben Sie in Ihrem Auto. Es steht auf dem Kopf? Ja. Völlig zerquetscht. Es ist ein Audi. Ja, ist es. Bitte machen Sie die Tür wieder zu und wenden Sie. Ein silberner Audi. Madam, Sie strapazieren meine Geduld. Ein silberner Audi A3. Freut mich, dass Sie sich so gut auskennen, aber jetzt... Etwas Schreckliches ist passiert, nicht wahr? Ja. Deshalb wenden Sie jetzt bitte Ihren Wagen und lassen meine Kollegen ihre Arbeit machen. Ist er tot? Was? Der Mann, der am Steuer saß. Lebt er noch? Woher wissen Sie, dass es ein Mann war? Er ist tot, nicht wahr? Madam... Er ist tot. Kennen Sie das Auto? Wissen Sie, wem es gehört? Madam... Nein, nein, nein, ich muss los. Madam, warten Sie. Gegen 21 Uhr, als ich auf meiner regulären Streife durch den Downs Estate fuhr, kam mir ein roter Opel Corsa mit einer Geschwindigkeit von über 60 Meilen pro Stunde entgegen. In dem Corsa saßen zwei weiße männliche Personen, die ich sofort als den 16-jährigen Tyrone Vesey und seinen jüngeren Bruder Thomas erkannte. Tyrone saß am Steuer, Thomas auf dem Beifahrersitz. Ich funkte sofort die Zentrale an und informierte sie über die Sachlage. Dann wendete ich und machte mich an die Verfolgung. Ich schaltete die Sirene und das Blaulicht ein und folgte dem Corsa aus dem Downs Estate auf die B6521. Ich weiß, was ich geschrieben habe. Sergeant. Ich verstehe nicht, warum Sie mir das hier nochmal vorlesen. Sergeant Edwards. Ich bin nicht Ihr Feind. Ich bin nicht hier, um Sie zu verurteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich versuche nur, die Fakten festzustellen. Ja, dann fragen Sie mich einfach, was Sie wissen wollen, anstatt mir meine eigene Aussage hier vorzulesen. Mit Ihrer Stimme klingt das überhaupt nicht nach mir. Das klingt irgendwie unecht. Das ist nicht meine Absicht. Ich erzähle Ihnen jetzt einfach, was passiert ist, ja? Deshalb sind Sie doch hier, um sich meine Seite der Geschichte anzuhören, oder? Okay. Die Vesis, die machen nichts als Ärger. Vor allem Tyrone. Zigmal bin ich wegen denen schon rausgerufen worden. Autos klauen ist für die bloß ein Spiel. Besser als Fußball, besser als alle anderen Spiele, die sie kennen. Deren feistes Grinsen, das erkenne ich auf eine Meile. Und die haben keine Ahnung, ja, keine Vorstellung davon, in was für eine Gefahr sie sich und andere Leute bringen. Und das wusste ich, als ich sie verfolgte. Ich wusste, sie würden auf Risiko gehen. Und ich wusste, die Verfolgung war für sie nur ein Teil des Spiels, aber... Wir können uns ja schließlich nicht einfach zurücklehnen und sie machen lassen, ja? So tun, als wäre es in Ordnung, Autos zu klauen und wie die Irren zu fahren. Und wenn sie jemanden über den Haufen fahren oder in einem Fluss landen und ertrinken, dann fangen alle an und fragen, was wir getan haben. Was hat die Polizei getan, um sie aufzuhalten? Ja, und deshalb habe ich alle Vorschriften befolgt. Ich habe Sicherheitsabstand gehalten, ich habe Verstärkung angefordert und als es schließlich zu riskant wurde, habe ich die Verfolgung abgebrochen. Und 10 Sekunden später schneidet ein entgegenkommendes Auto aus irgendeinem Grund die Kurve, knallt gegen mein Fahrzeug, kracht gegen die Felswand und überschlägt sich. Und Henry Williams, der Fahrer, stirbt. Was ist? Ich höre Ihnen zu. Nein, Sie verziehen das Gesicht und schreiben irgendwas. Ich mache mir Notizen. Was steht da? Das ist nur für meinen eigenen Gebrauch. Da steht frustriert. Ja. In Großbuchstaben. Was wollen Sie mir damit unterstellen? Ich will Ihnen gar nichts unterstellen. Mir ist nur der Gedanke gekommen, dass dieses wiederholte Fehlverhalten der jungen Wiesis für Sie ziemlich frustrierend sein muss. Klar ist es das. Und vielleicht hat sich diese Frustration während der Verfolgung ja ein Ventil gesucht. Was soll das heißen? Vielleicht konnten Sie nicht hinnehmen, dass die beiden schon wieder ihre Autorität untergraben hatten. Und? Vielleicht waren Sie fest entschlossen, dem Ganzen ein Ende zu setzen und sind dabei ein Risiko zu viel eingegangen. Sowas kommt vor. Sie sind ja ein echter Schambolzen. Sergeant Edwards, ist Ihnen der Ausdruck Rotsehen ein Begriff? Hey, Cormac, so heißen Sie doch, nicht? Das wissen Sie ganz genau. Cormac, ich sage Ihnen jetzt mal was. Von Mann zu Mann. Ja, ich kenne den Ausdruck. Sogar ziemlich gut. Und genau in diesem Moment fange ich an zu kochen. Weil Sie hier sitzen und andeuten, ich hätte die Kontrolle verloren und einen Fehler gemacht, der zum Tod eines Menschen geführt hat. Und das alles, weil ich frustriert und wütend war. Ja, und wenn ich sowas höre, dann sehe ich tatsächlich rot. Ich muss diese Fragen stellen. Aber nicht mit diesem selbstgefälligen Grinsen. Kommen Sie, jetzt werden Sie unsachlich. Wie sieht's mit Ihrem Privatleben aus? Was hat das damit zu tun? Ich versuche herauszufinden, in welcher Gemütsverfassung Sie sind und wie es um Ihr soziales Netzwerk steht. Wie rührend. Im Ernst? Wie sieht's damit aus? Wunderbar. Ich war noch nie so glücklich. Nächste Frage. Mir scheint, ich höre da einen gewissen Sarkasmus. Gut beobachtet. Dann steht's damit also nicht zum Besten. Ich nehme Ihr Schweigen mal als Bestätigung. Ja, was wollen Sie denn hören? Ich möchte, dass Sie mir sagen, wie wir Ihnen helfen können. Vielleicht brauchen Sie ja jemanden zum Reden. Ich will einfach nur weiter meinen Job machen. Das ist auch unser Ziel, dass Sie wieder an Ihre Arbeit zurück können. Wie lange dauert das? Ich hoffe, wir können das Ganze abhaken, sobald wir die Ergebnisse vom Bordcomputer und von der Spurensicherung haben. Also 2 Wochen. Vielleicht, ja. Je nachdem, was wir finden. Gut. Da gibt's sonst noch was oder kann ich jetzt gehen? Ich brauche nur noch Ihre Bestätigung, dass Sie zu Ihrer Aussage stehen. Voll und ganz. Wer ist da? Ich bin's. Simon. Lässt du mich rein oder soll ich hier weiter den Blumentopf spielen? Schon gut, ich komm ja. Ich hab versucht, dich anzurufen. Dann hast du ja gemerkt, dass ich nicht reden will. Spielst du jetzt die Diva oder was? Ich hab nie behauptet, dass ich amüsante Gesellschaft bin. Das weiß ich. Aber bist du jetzt auch unter die Vampire gegangen? Was? Tageslicht tut nicht weh, weißt du? Lass doch mal ein bisschen Licht rein. Ich brauch kein Tageslicht. Das ist doch nicht normal. Tagsüber hier drin zu hocken, die Vorhänge zu und Licht an. Und besonders umweltfreundlich ist es auch nicht. Denk doch mal an deine Ökobilanz. Tja, im Moment fahre ich ja nicht mit meinem benzinfressenden Streifenwagen durch die Gegend. Da muss ich doch was tun, um meine Ökobilanz zu halten. Sag sowas nicht. Was soll ich denn sonst sagen? Wie wär's zum Beispiel mit Hallo? Was soll das denn jetzt? Hier stinkt's. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Hier stinkt's wirklich. Nach Schweißfüßen. Ist das alles, was du getan hast? Rumsitzen, Fernsehen und vor dich hingammeln? Ich gammel nicht vor mich hin. Komm schon, sieh dich doch mal um. Die reinste Müllhalde. Du bist wie mein 15-jähriger Bruder. Nur ohne die Haare. Und ohne die Zukunft. Unsinn, Paul. Alle in der Wache haben nach dir gefragt. Wirklich? Bei mir hat sich keiner gemeldet. Sie wollen dich ein bisschen in Ruhe lassen. Ich brauche keine Ruhe. Pass auf. Bald haben wir die Ergebnisse. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Sie haben schon ein Verfahren gegen Tyrone eingeleitet. Tatsächlich? Ja. Morgen muss er vor dem Jugendrichter antreten. Und der schickt ihn garantiert in den Knast. Über die Sache redet bald keiner mehr. Aber ich bleibe trotzdem der Bulle, der in einen tödlichen Unfall verwickelt war. Ein paar von den anderen kriegen nix auf die Reihe, aber sie haben nicht so einen Fleck in der Akte. Ich war immer stolz drauf, dass ich der Beste von ihnen war. Ich weiß. Sowas sollte mir nicht passieren. Es ist aber nun mal passiert. Paul, du bist den ganzen Tag noch nicht vor der Tür gewesen, oder? Nein. Ja, dann gibt es etwas, was du wissen solltest. Das Lokalblatt hat einen Artikel darüber gebracht. Über mich? Ja, sie haben Tyrons Mutter interviewt. Die Zimtzicke. Kriegt doch kaum einen geraden Satz auf die Reihe. Ja, stimmt. Aber irgendwie hat sie es zwischen all dem Geschrei und Gezeter geschafft, ein ziemlich schlechtes Bild von dir zu malen. Zeig mal her. Paul, morgen ist das bloß noch Altpapier. Durchgedrehter Polizist drangsaliert Kinder. Das kann sie doch nicht sagen. Offenbar hat sie es gesagt. Aber es ist absurd. So absurd, dass es niemand ernst nehmen wird. Komm, lass uns rausgehen, ja? Irgendetwas unternehmen. Meinetwegen. Echt? Gut, prima. Wohin? In den Zoo. Als du Zoo gesagt hast, dachte ich, du meintest Pinguine, Nilpferde und andere Viecher. Nicht den Downs Estate. Hier gibt's doch jede Menge Viecher. Ich hatte mich schon richtig darauf gefreut, einen Seelöwen zu sehen und ihn mit Fischen zu füttern. Stattdessen finde ich mich in einer Situation wieder, die mich meinen Job kosten kann. Komm, das erfährt doch keiner. Ich hätte dir die Zeitung nicht zeigen sollen. Hast du aber. Na und es tut weh, wenn jemand behauptet, du bist nicht gut in deinem Job. Ja, ich weiß, es ist unfair. Aber jetzt mal im Ernst, Paul. Du machst doch keine Dummheiten, oder? Ich will bloß wissen, ob sie sich das Ganze ausgedacht hat oder ob die beiden Jungs sie angelogen haben. Nun, mit Tyrone wirst du nicht reden können. Der ist im Jugendknast. Ich weiß. Ja, aber sieh mal, wer da kommt. Ist das nicht sein Bruder? Ja, das ist Thomas. Wie kann ein Kind bloß so viele Chips essen? Gehirnnahrung. Ja, das erklärt einiges. Paul, was hast du vor? Nur ein kleines Rätzchen. Keine Sorgen, ich mache keine Dummheiten. Das wäre auch besser. Thomas? Verpissen Sie sich. Das ist aber nicht gerade nett. Ich scheiße auf nett. Du wirst fett, wenn du zu viele Chips frisst. Sie meinen so wie Sie? Du hast wohl immer eine freche Antwort parat. Sie haben hier nichts verloren. Weißt du, wo dein Bruder ist? Lassen Sie mich in Ruhe. Was soll das? Was wollen Sie hier? Was habt ihr eurer Mama erzählt? Ihr habt ihr was vorgelogen, habt gesagt, es wäre nicht eure Schuld. Nein. Na, dann hat sie sich also ausgedacht, was in der Zeitung steht. Sie denkt sich alles Mögliche aus. Euretwegen ist ein Mann tot. Der hat einen Schlenker gemacht, um dir und deinem Bruder auszuweichen. Nein. Und eure Mom, die behauptet, ich hätte euch drangsaliert und ihr wärt die reinsten Unschuldslämmer. Haben sie ja auch. Was? Uns drangsaliert. Sie sind uns fast hinten drauf gefahren. Wir wollten gar nicht so schnell. So ein Quatsch. Kein Quatsch. Ja, das ist nicht wahr. Doch. Du bist ein kleiner Lügner. Bin ich nicht. Jetzt komm her. Ich schreie. Nee, das tust du nicht. Doch, tu ich. Hilfe! Sei still! Lassen Sie mich in Ruhe. Hilfe! Halt die Klappe! Paul, steig ein. Ich merke mir, was du gerade gesagt hast. Gut, das ist nämlich die Wahrheit. Und jetzt verpissen Sie sich. Bist du taub? Steig in das verdammte Auto. Lügen. Nichts als Lügen. Je eher die Untersuchung vorbei ist, desto besser. Dann wird ihm seine große Klappe schon vergehen. Hallo? Endlich gehst du dran. Allison. Ich weiß, ich bin eine lausige Freundin. Ich hab dich gebraucht. Aber du hast nie zurückgerufen. Das tut mir leid. Ich wusste einfach nicht, wie ich dir helfen sollte. Einfach da zu sein, wäre schon mal nicht schlecht gewesen. Stattdessen muss ich dir hinterherrennen. Lass es mich wieder gut machen. Was kann ich für dich tun? Ich brauche jemand Nettes um mich. Was ist mit den Blumen? Soll ich mich darum kümmern? Komm einfach her. Du siehst ja furchtbar aus. Okay. Das habe ich verdient. Nein, ich mein's ernst. Eigentlich sollte ich doch aussehen wie ein Geist. Du siehst besser aus, als ich dachte. Nur rumsitzen hilft niemandem. Was ist das hier alles? Vorbereitung für die Beerdigung. Du solltest das nicht tun. Sie können ihn ja nicht ewig im Kühlraum lassen. Und die ganzen Sachen hier, sind das seine? Ja. Wie fühlst du dich? Naja, wie man sich als frisch gebackene Witwe eben so fühlt. Nicht besonders gut. Entschuldige. Das war eine blöde Frage. Ich will seine Sachen nicht sehen. Ja, das muss schwer für dich sein. Nein, Claire, du verstehst nicht. Ich will sie nicht in meiner Nähe haben. Wie meinst du das? Gestern war die Polizei nochmal hier. Und diesmal waren sie nicht mehr so mitfühlend wie vorher. Sie haben genau da gestanden, wo du jetzt stehst, und mich gefragt, ob ich sie angelogen habe. Was? Sie wollten wissen, ob ich mit Henry telefoniert habe, als der Unfall passierte. Wie kommen Sie denn darauf? Weil er mit jemandem telefoniert hat. Das glauben Sie? Nein, Sie wissen es. Und als ich Ihnen sagte, ich wäre es nicht gewesen, fragten Sie, mit wem hätte Henry denn sonst telefonieren sollen, wo das andere Handy unter seinem Namen angemeldet war. Da er keine Kinder hatte, konnte es ja nur seine Frau sein. Denn wem würde er sonst ein Handy kaufen? Ich weiß es nicht. Hast du eine Idee? Er hatte eine Geliebte. Nein. Passt alles zusammen. Die Überstunden, die Ausreden. Ich weiß, du kannst dir das nicht vorstellen, weil du ihn langweilig fandest. Aber manche Frauen haben ihn angesehen, als wäre er ein Himmelsgeschenk. Also es ist durchaus möglich. Und mit dieser Frau hat er telefoniert. Das kannst du doch nicht wissen. Sie war die Letzte, die mit ihm gesprochen hat. Und die ihn abgelenkt hat. Abgelenkt? Hat zumindest die Polizei gesagt. Sowas sollten Sie nicht tun. Wer? Die Polizei, die solche Sachen in den Kopf setzen. Er ist verunglückt, weil zwei Jungs eine Spritztour gemacht haben. Und weil ein Polizist die beiden wie ein Irrer verfolgt und nicht aufgepasst hat. Er ist nie schnell gefahren, aber an dem Abend hat er es getan. Er hat nie beim Fahren telefoniert, aber an dem Abend hat er es getan. Er wäre nie auch nur auf die Idee gekommen, meinen Anruf anzunehmen, während er am Steuer saß. Nicht mal mit der Freisprechanlage. Er wartete, bis er irgendwo in Ruhe halten konnte und rief mich zurück. Warum also hat er es diesmal anders gemacht? Es muss sehr wichtig gewesen sein. Wichtiger als ich. Wie können die sowas sagen? Die Laufbahn eines Polizisten steht auf dem Spiel. Und ein Junge landet womöglich im Gefängnis. Natürlich stellen sie da solche Fragen. Sie müssen rauskriegen, was genau passiert ist. Und ich auch. Was machst du da? Ich wollte dir einen Drink machen. Ich brauche keinen Drink. Das riecht alles komisch. Ich besorge dir ein paar frische Sachen. Claire, ich brauche keine frischen Sachen. Bin gleich wieder da. Lauf nicht weg. Ich lauf nicht weg. Doch, tust du. Du kannst es kaum erwarten, hier rauszukommen. Jetzt glaub mir doch. Ich will dir nur einen Gefallen tun. Offenbar gibt es ein paar Widersprüche zwischen den Ergebnissen der Spurensicherung und Ihrer Aussage. Was? Das kann nicht sein. Doch, kann es. Hören Sie genau zu. Mr. Williams fuhr auf der falschen Straßenseite und stieß mit Ihnen zusammen. Ja, das habe ich doch gesagt. Lassen Sie mich bitte ausreden. Zunächst hatten wir angenommen, dass er die Kurve geschnitten hat, um nicht mit dem gestohlenen Fahrzeug zusammenzustoßen, an dessen Steuer Tyrone Vesey saß. Das mag immer noch zutreffen. Aber wir glauben jetzt, dass er zusätzlich abgelenkt war, weil er mit jemandem telefoniert hat. Was? In der Nähe von Mr. Williams wurde ein Handy gefunden. Und nach den Aufzeichnungen scheint es zum Zeitpunkt des Unfalls benutzt worden zu sein. Ah, dieser Idiot. Wie bitte? Telefoniert beim Fahren. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ich habe die ganze Zeit zu Hause gesessen und zugesehen, wie meine Karriere den Bach runtergeht. So einfach ist es nicht. Der Anschluss, mit dem Mr. Williams telefoniert hat, war auf seinen eigenen Namen zugelassen. Was? Und alle Versuche, diese Nummer zu erreichen, waren bisher erfolglos. Ja, gehört die Nummer nicht seiner Frau oder irgendeinem anderen Familienmitglied? Nein, bisher hat sich niemand gemeldet. Ist das wichtig? Natürlich. Es könnte helfen, Sie zu entlasten. Ja, dann gehe ich jetzt mal schnell wieder an meine Arbeit. So einfach ist das nicht. Was? Sie haben doch gerade gesagt... Ich weiß, was ich gerade gesagt habe. Aber da gibt es noch einen anderen Punkt, der damit nichts zu tun hat. Nämlich? In Ihrer Aussage geben Sie an, Sie hätten die Verfolgung abgebrochen. Habe ich auch. Nun, die Auswertung Ihres Bordcomputers sagt da was anderes. Verstehe ich nicht. Die Aufzeichnungen zeigen, dass Sie vor dem Funkspruch mit der Meldung, dass Sie die Verfolgung abbrechen, tatsächlich die Geschwindigkeit von 87 Meilen pro Stunde auf 55 gesenkt und Blaulicht und Sirene abgeschaltet haben. Wie es in den Vorschriften steht. Ich bin noch nicht fertig. 10 Sekunden später steigt Ihre Geschwindigkeit rapide wieder von 55 auf 68 Meilen pro Stunde an. Und zwar unmittelbar vor dem Unfall. Aber ich hatte die Verfolgung abgebrochen. Ja, und die Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass Sie sie wieder aufgenommen haben. Nein. Der Bordcomputer lügt nicht. Aber ich... Paul, ich will in der Lage sein, Sie zu verteidigen. Ihre Akte beweist, dass Sie ein ausgezeichneter Polizist sind. Aber Sie helfen mir nicht. Selbst wenn ich beschleunigt habe. Ich hatte das Fahrzeug zu jeder Zeit unter Kontrolle. Wie schätzen Sie sich selbst als Fahrer ein, Paul? Ist das jetzt eine Fangfrage? Nein. Sind Sie besser als die meisten Ihrer Kollegen? Ich bin der beste Verfolgungsfahrer in dieser Einheit. Genau. Wenn ich das Ganze also aus meiner Warte betrachte, lautet die Frage doch eher, wie Sie, ein hochdekorierter Beamter und ausgebildeter Verfolgungsfahrer, es zulassen konnten, dass dieser Mann mit Ihnen zusammenstieß. Sie sind nicht nur dafür ausgebildet, in einer geraden Linie zu fahren, Paul. Sie sind dafür ausgebildet, mit Gefahrensituationen zu rechnen. Es sieht so aus, als hätten Sie genügend Zeit gehabt, Ihre Geschwindigkeit so weit abzubremsen, dass Sie den Zusammenstoß zwar nicht mehr verhindern, wohl aber abmildern konnten. Steht das da? Was soll ich also davon halten, wenn ich diesen Bericht lese, obwohl ich weiß, was für ein guter Fahrer Sie sind? Ich sehe, dass Sie nicht versucht haben zu bremsen, sondern sogar stark beschleunigt haben. Könnte es sein, dass Sie einen Moment lang nicht ganz bei der Sache waren, dass Sie abgelenkt waren, rot gesehen haben? Nein, so war das nicht. Wie erklären Sie sich dann die Beschleunigung? Ich habe nicht... Paul? Geht's hier darum, mir die Schuld in die Schuhe zu schieben? Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, Ihr Verhalten zu erklären. Allem Anschein nach haben Sie einen Fehler gemacht und wir müssen herausfinden, wie schwerwiegend dieser Fehler war. Das wird den Prozess gegen Tyrone Vesey beeinflussen. Ich werde Ihnen eine Kopie des Berichts geben. Lesen Sie ihn. Und überlegen Sie nochmal, was wirklich passiert ist. Er muss sehr beliebt gewesen sein. Ist hier ein richtiger Schrein, der sich da angesammelt hat. Soll mich das jetzt aufbauen, oder was? Mindestens 30, 40 Blumensträuße. Wir sind aber nicht hier, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Warum sind wir denn hier, Paul? Pass auf. Ich brauche deine Augen. Wie scharf ist diese Kurve? Nicht besonders scharf. Er hat einen Schlenker gemacht und ist auf meine Fahrbahn gekommen. Da ist nicht genug Platz für ein Ausweichmanöver. Ja, stimmt. Nach links hättest du nicht ausweichen können, da ist die Felswand. Und 68 Meilen pro Stunde ist nicht allzu schnell. Naja, auf einer schmalen Landstraße ohne Platz zum Ausweichen, kurz vor einer Kurve im Dunkeln und bei nasser Fahrbahn, das ist ziemlich schnell. Was willst du damit sagen? Ich sage nur das, was du auch sagen würdest, wenn du objektiv wärst. Jetzt lauf doch nicht weg! Simon, wenn die behaupten, das war meine Schuld, dann war's das für mich. Ich habe keine hübsche Freundin, die zu Hause auf mich wartet und... Ich bin auch nicht mehr jung genug, um nochmal von vorne anzufangen. Das hier ist mein Leben. Und abgesehen von ein paar fehlenden Zutaten ist es genau das Leben, was ich immer gewollt habe. Aber warum sollten Sie behaupten, dass es deine Schuld war? Hm? Du hast doch die Vorschriften befolgt und das war ein Unfall. Oder nicht? Paul. Sie sagen, ich hätte nicht gebremst. Okay. Aber das ist doch kein Verbrechen. Und ich hätte vor dem Unfall beschleunigt. Sie denken, ich hätte die Verfolgung wieder aufgenommen. Stimmt das? Henry Williams hat telefoniert. Er war abgelenkt und ist von der Fahrbahn abgekommen. Das ist keine Antwort. Verfolgungsfahrten können so frustrierend sein. Es wäre im Grunde nur menschlich. Ach, komm. Oder vielleicht hast du aus Versehen aufs Gas getreten, statt auf die Bremse. Das kann ja mal passieren. Mir nicht. Was willst du denn von mir hören? Paul, sieh mal. Was ist? Sie hat Blumen dabei. Wahrscheinlich trauert sie um ihn. Lass uns gehen, sie will bestimmt allein sein. Komm, wir stören sie nur. Nein. Was ist? Ich muss mit jemandem reden, der ihn gekannt hat. Nein, musst du nicht. Paul, komm zurück. Ich hab nicht vor, sie zu schlagen. Ich will nur ein paar Fragen stellen. Hallo. Wie lange beobachten Sie mich schon? Seit Sie gekommen sind. Und warum sind Sie hier? Um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Vom Gebüsch aus? Ich wollte Sie nicht stören. Dafür ist es jetzt wohl zu spät. Ist es in Ordnung, wenn ich hier stehen bleibe? Wollen Sie mich die ganze Zeit anstarren? Ich könnte Ihnen auch ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel? Wie heißen Sie? Benehmen Sie sich immer so komisch? Nein. Aber das sind doch besondere Umstände. Stimmt. Ich bin übrigens Paul, falls das hilft. Paul. Ja, das hilft zumindest ein bisschen. Ich bin Claire. Waren Sie mit ihm befreundet, Claire? Eigentlich nicht. Und Sie? Nein, ich auch nicht. Aha. Irgendwie finde ich das Ganze immer noch merkwürdig. Für jemanden, der ihn nicht gut gekannt hat, sind das aber sehr schöne Blumen. Wie bitte? Der Flieder. Ich habe gesehen, wie Sie ihn hingelegt haben. Den Strauß hat der Blumenhändler mir gegeben. So, so. Was ist? Mir geht so einiges durch den Kopf. Da sind Sie nicht der Einzige. Was beschäftigt Sie denn? Das klingt jetzt bestimmt gefühllos. Sagen Sie es ruhig. Also gut. Immer wenn ich an so einer Gedenkstelle mit all den Blumen und Karten vorbeikomme, fühle ich mich gleich viel lebendiger. Und ein bisschen selbstgefällig. Ist das nicht schrecklich? Ich habe schon Schlimmeres gehört. War er ein guter Mann? Oder jedenfalls der Teil von ihm, den Sie gekannt haben? Er ging immer auf Nummer sicher. Er war kein Mann, der Kurven schneidet. Dann war er wohl nicht er selbst. Wie kommen Sie darauf? Na, weil er es getan hat. Er hat die Kurve geschnitten, oder nicht? Ihm blieb nichts anderes übrig, weil so ein dämlicher Polizist ihm ein paar Bengel auf Spritztour direkt vor die Stoßstange gejagt hat. Nein, das stimmt nicht. Es war nicht seine Schuld, er hat nur seinen Job gemacht. Warum verteidigen Sie ihn? Wer sind Sie? Sie kannten ihn mehr als nur ein bisschen, stimmt's? Paul? Gehört er zu Ihnen? Ja, Moment noch, Simon. Hey, hey, warten Sie, wo wollen Sie hin? Du hast sie verscheucht. Ja, kann sein. Sie hat mich wohl erkannt. Erkannt? Wieso? Sie war hier. An dem Abend des Unfalls. Und sie hat sich sehr merkwürdig benommen. Inwiefern? Sie wollte nicht wieder wegfahren. Was? Sie hat den Unfallwagen erkannt. Und sie wusste, dass ein Mann am Steuer gesessen hatte. Und du hast die Sache nicht weiter verfolgt? Ich habe ja jetzt ihr Kennzeichen. Ich kümmere mich darum. Was machst du da? An dem Blumenstrauß hing eine Karte. Und was steht drauf? David Rebecca. Sonst nichts? Nein. Warum würdest du lügen, wenn es darum geht, ob du jemanden kennst? Doch nur, weil du was zu verbergen hast, oder nicht? Simon? Nein, kommt nicht in die Tüte. Wie? Ich weiß genau, was du sagen willst. Jetzt komm schon, nur noch einen klitzekleinen Gefallen. Wie oft willst du das eigentlich noch sagen? Jetzt sei doch nicht so. Ich habe deinetwegen schon einmal meinen Job riskiert. Nein, das hast du nicht. Doch, habe ich. Als wir bei Thomas zu Hause aufgekreuzt sind. Ich habe versucht, den Ball flach zu halten. Ja, und ist irgendwas passiert? Nein. Wir haben Glück gehabt. Du brauchst nichts weiter zu tun, als hier hinterher zu fahren. Das Reden übernehme ich. Bei dir klingt das so harmlos. Ist es auch. Du kannst das nicht machen. Das ist dir doch klar, oder? Diese Frau könnte meine Karriere retten. Oder sie endgültig ruinieren. Ich habe nicht vor, irgendwelchen Unsinn zu machen. Wenn ich das tue, dann ist Schluss mit den Gefallen. Da musst du alleine klarkommen. Einverstanden. Hallo, Claire. Was machen Sie hier? Ich bin Ihnen gefolgt. Warum? Weil Sie mich angelogen haben. Sie kannten Henry Williams sehr gut. Ich rufe die Polizei. Die Mühe können Sie sich sparen. Ist das eine Drohung? Nein. Ich bin Polizist. Ach so. Sie sind das, stimmt's? Was meinen Sie damit? Jetzt verstehe ich. Deshalb haben Sie sich so merkwürdig verhalten. Sie haben nicht gesagt, dass Sie der Polizist sind, der ihn getötet hat. Ich habe ihn nicht getötet. Aber Sie saßen am Steuer des Wagens. Würden Sie nicht eine Menge Ärger kriegen, wenn herausgehen würde, dass Sie hier sind? Wo waren Sie am Abend des Unfalls? Das weiß ich nicht mehr. Doch, das wissen Sie. Was soll das heißen? Mein Kollege hat Sie an dem Abend an der Unfallstelle gesehen. Er muss sich irren. Ich weiß, wenn jemand nicht die Wahrheit sagt. Was bedeutet David Rebecca? Ich habe die Karte. Die war nicht für Sie bestimmt. Offensichtlich. Geben Sie sie mir. Sie waren ein Paar, nicht wahr? Ach, was sind Sie doch für ein toller Polizist. Sind bestimmt ziemlich stolz auf sich. Aber es stimmt doch, oder? Sie hatten eine Affäre mit ihm. Eine Affäre? Bei Ihnen klingt das so romantisch. War es das nicht? Nein, ganz im Gegenteil. Henry war ein langweiliger Mann. Und mit seinen abstehenden Ohren sah er aus wie eine Suppentasse. Aber ich war einsam. Ich kenne Allison seit 17 Jahren. Trotzdem brauchte ich nicht viel Überredung, um mit ihm ins Bett zu gehen. Da, bitte. Ich bin ein abscheulicher Mensch. Wollten Sie das hören? Sie haben mit ihm telefoniert. Er hat Ihnen das Handy gegeben, damit seine Frau nicht mitbekam, dass er dauernd Ihre Freundin anrief. Klug von ihm, nicht? Sie haben ihn abgelenkt. Nein, nein. Ich habe nur gehört, was passiert ist. Ich hörte, wie er panisch wurde wegen der entgegenkommenden Autos und dem Blaulicht. Mein Blaulicht war abgeschaltet. Warum lassen Sie nicht locker? Sie wissen doch, dass Sie im Unrecht sind. Ich habe nur meinen Job gemacht. Durchgedrehter Polizist, heißt es in den Zeitungen. Ich habe gesehen, wie Polizisten fahren. Sie lieben das doch, mit Sirene und Blaulicht durch die Gegend zu rasen. Für Sie ist das doch nur ein Spiel. Es ist kein Spiel. Es ist ein Kampf. Versuchen Sie mal, mit dem ganzen Mist klarzukommen, den ich jeden Tag erlebe. Das ist nur leeres Geschwätz, weil Sie sich schuldig fühlen. Ich schuldig? Nein, Sie haben ihn beim Fahren abgelenkt. Für einen so vernünftigen Mann ist er zu schnell gefahren. Was haben Sie mit ihm gemacht, dass er so durcheinander war? Was haben Sie ihm gesagt? Sind Sie immer so dreist? Es geht um mein Leben, Claire. Das hier ist alles, was ich habe. Und das lasse ich mir nicht einfach so wegnehmen. Es tut mir leid, wenn ich die Schuld von mir auf Sie schieben muss. Dann lassen Sie es doch. Sie müssen eine Aussage machen. Sie müssen sagen, dass Sie ihn abgelenkt haben. Bitte. Claire? Ich kann nicht. Hören Sie, Claire. Sie sind nicht schuld. Das war nicht fair von mir. Wenn die beiden das Auto nicht gestohlen hätten, wäre das alles nicht passiert. Die beiden Jungen haben Henry von der Straße gedrängt. Das werden Sie aber kaum zugeben, oder? Nein, aber ich finde, es wird langsam Zeit, dass Sie es tun. Was meinen Sie damit? Jemand muss Ihnen auf die Sprünge helfen. Sie meinen wir? Ja. Wer soll es sonst tun? Die beiden müssen begreifen, was sie angerichtet haben. Und Sie, Claire, Sie müssen erkennen, wer wirklich schuld ist. Das ist sehr wichtig. Für wen? Für Sie? Für uns beide. Meine Hände zittern. Ich kann nicht fahren. Ich fahre. Ich bin seit dem Unfall nicht mehr gefahren. Nicht, weil ich nervös war oder Angst hatte, dass was passiert. Das habe ich im Griff. Aber ich hatte Angst, dass es mir keinen Spaß mehr machen würde. Ich habe Autos schon immer geliebt, Claire. Als ich klein war, hatte ich überall an den Wänden Poster von Porsches und Corvettes und Rennwagen. Jetzt bin ich 38 und der einzige Unterschied ist, dass es mittlerweile richtige Bilder mit Rahmen sind. Als sie mir die Schlüssel für den V70 gaben, da habe ich vor Freude gejubelt. Es war der schönste Tag meines Lebens. Diese Power. Wie der die Meilen frisst. Und wie der aussieht, ein richtiges Kraftpaket. Das ist mein Traumjob. Den lasse ich mir nicht wegnehmen. Ah, da ist ja unser Held. Aber er ist doch nicht gefahren, oder? Glauben Sie mir, der ist genauso schlimm wie sein Bruder. Na, amüsierst du dich gut, Thomas? Wow, sind wir heute wieder höflich. Verpissen Sie sich. Sehen Sie, ich hab's Ihnen ja gesagt. Stimmt. Wer ist die? Das ist die Frau, bei der du dich entschuldigen solltest. Wofür? Dass sie ein Arsch sind? Dafür, dass du ein gestohlenes Auto gefahren bist. Ich bin 12. Ich bin noch gar nicht alt genug zum Fahren. Das sehe ich auch so. Hören Sie auf, mir nachzulaufen. Sind Sie ein Kinderficker oder was? Wir wollen bloß mit dir reden. Kriegst auch was dafür. Was denn? Ein Zehner. Genau wie ein Kinderficker. Die bieten einem auch immer Geld. Nur 5 Minuten. Meinetwegen. Kostet aber 20. Okay. Dann her damit. Erst, wenn du unsere Fragen beantwortet hast. Ich steig nicht in das Auto. Gut. Dann gibt's auch kein Geld. Die Hälfte als Anzahlung. In Ordnung, aber erst, wenn du hinten drin sitzt. Ich bin Polizist. Kannst mir vertrauen. Sind Sie nicht. Jedenfalls im Moment nicht. Thomas, wir wollen dir nur ein paar Fragen stellen. Wie heißen Sie? Claire. Die Mom von Becky Mills heißt Claire. Ja? Die kenne ich nicht. Sie ist eine Schlampe. Okay. Wir haben nur ein paar Fragen an dich. Her mit der Kohle. Mach die Tür zu. Hier. Das ist ja nur ein 5er. Ja, den Rest gibt's, wenn du die Fragen beantwortet hast. Jetzt schneide ich an. Warum? Weil wir einen kleinen Ausflug machen. Lügner, Sie haben gesagt, Sie wollen mir nur ein paar Fragen stellen. Machen Sie die Tür auf. Die ist verriegelt zu deiner eigenen Sicherheit. Lassen Sie mich raus. Jetzt halt die Klappe. Du kennst die Strecke nicht, wahr, Thomas? Nein. Du lügst doch. Ich bin dir vor 10 Tagen genau auf dieser Strecke gefolgt. Schon vergessen? Ich bin nicht gefahren. Aber du warst mit dem Auto, nicht wahr? Ja, es war ja. Und sie sind viel schneller gefahren als wir jetzt. Wie viel schneller? Tyrone ist gefahren. Sogar noch schneller als jetzt. Zeigen Sie mir, wie schnell. Was machen Sie da? Ich zeige Claire, wie schnell ihr gefahren seid. Ich bin nicht gefahren. Wenn ihr nicht das Auto gestohlen hättet, wenn ihr nicht wie die Irren gefahren wärt. Wenn hier einer irre ist, dann Sie. So seid ihr um die Kurven geheizt. Nur aus Jux. Weil ihr dachtet, das ist ein Spiel, aber Das ist kein Spiel. Und in der Kurve hier war der sogar noch schneller. Du dummer Junge, das ist lebensgefährlich. Das Auto ist ins Schlingern geraten. Halten Sie an. Ich dachte, das reicht euch vielleicht. Aber nee, ihr habt sogar noch weiter aufs Gas getreten. Ich glaube, viel schneller fährt der Wagen nicht. Ihr habt sogar aus dem Fenster eine Cola-Dose nach mir geworfen. Paul, ich hab Angst. Ja, das dachte ich auch die ganze Zeit, wenn ich den beiden hier gefolgt bin. Aber sie sind immer noch schneller geworden. Sie sind uns fast hinten drauf gefahren. Das ist doch Unsinn. Doch, sie haben Tyrone gedrängt. Er konnte gar nicht langsamer fahren. Nein! Sie sind genauso schlimm wie er. Wie wer? Und sie auch. Genauso schlimm wie wer? Ich wollte gar nicht mitfahren. Herr, der lügt! Sie haben mich gezwungen einzusteigen, genau wie er. Und jetzt brüllen sie mich an. Sie sind ganz genauso. Du hast ausgesehen, als würde es dir Spaß machen, also erzähl dir keinen Mist. Paul, fahren Sie langsamer. Nein. Wenn Sie mich so gut sehen konnten, müssten Sie verdammt nah dran gewesen sein. Ja, das war ich auch, bis genau zu dieser Stelle hier. Und hab den Bogen dann überspannt und die Kurve geschnitten und ich bin einfach auf die Bremse gegangen. Hilfe! Ich will hier raus! Hilfe! Sagen Sie mir, er soll anhalten. Und wie ihr gegrinst habt, als ich langsamer wurde. Weil ihr dachtet, ihr hättet gewonnen. Er bringt uns um. Paul, Sie machen uns Angst. Ich hab sogar noch gehupt, als der Abstand größer wurde und mir den Stinkefinger gezeigt. Ich hab's nicht so gemeint. Oh, doch, das hast du. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Und in dem Moment, da wollte ich euch nur noch von der Straße fegen. Kein Wunder, dass ich wieder aufs Gas gestiegen bin. Paul, halten Sie an. Ich hab Vollgas gegeben. Das wollte ich euch nicht durchgehen lassen, auf keinen Fall. Sie sind ja wahnsinnig. Ich wollte euch von der Straße fegen in irgendeinen Graben, aus dem ihr nie wieder auftaucht. Paul, um Himmels Willen, halten Sie an. Ich bin schwanger. Sie sind was? Ich bin schwanger. Das habe ich ihm gesagt. Deshalb war er abgelenkt. Ich wollte nicht zugeben, was ich getan habe. Ich habe Rot gesehen. Ich wollte sie nicht davon kommen lassen. Was ist hier gerade passiert? Ich weiß nicht. Was riecht denn hier so? Thomas, du hast dir in die Hose gemacht. Nein. Schon gut, ist nicht schlimm. Ich hab mir nichts. Schon gut, Thomas. Das macht nichts. Bitte. Wir tun dir nichts. Gott, was machen wir hier eigentlich? Er ist noch ein kleiner Junge. Thomas, komm her, du armer Kerl. Fassen Sie mich nicht an. Du solltest nicht hier sein. Sie haben mich gezwungen. Ich wollte nicht mit und neulich auch nicht. Es wird alles wieder gut. Wo geht er hin? Lassen Sie ihn. Es ist ihm peinlich. Wollte immer der beste Polizist sein. Wollte immer perfekt sein um jeden Preis. Sie hatten recht. Es war meine Schuld. Sie hatten auch recht. Was? Ich wollte, dass alles Ihre Schuld ist. Ihre und die von den Jungen. Ich wollte hören, dass er Ihretwegen von der Straße abgekommen ist, nicht meinetwegen. Und ich habe Henry gesagt, dass ich das Kind nicht haben will. Dann war plötzlich die Verbindung weg. Er wollte das Kind. Das hätte nie geklappt mit uns beiden. Aber jetzt ist alles anders. Die Karte. David, Rebecca. So soll es heißen. Je nachdem, ob Junge oder Mädchen. Schöne Namen. Was soll ich meinem Kind erzählen? Dass es ein tragischer Unfall war. Was hast du da? Blumen. Blöde Frage. Ich habe sie gepflückt. Sie sind sehr hübsch. Soll ich die da einfach hinlegen? Ja. Und soll ich noch was dazu sagen? Wenn du möchtest. Wie hieß er? Henry. Tut mir leid, dass sie tot sind, Henry. Ich will nicht zu viel an sie denken. Nur ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay. Mehr habe ich nicht zu sagen. Das war sehr ehrlich. Das hätte ihm gefallen. Was guckst du mir so an? Sie schulden mir noch Geld. Ach. Ja, da, bitte. 50? Wirst du irgendwem davon erzählen? Nein. Nicht mal dein Bruder? Tim erst recht nicht. Es könnte ihm bei der Verhandlung helfen. Mir ist lieber, wenn er im Knast ist. Du bist ein guter Junge. Ist das Lack von seinem Auto? Das ist die Stelle, wo er gestorben ist. Genau hier habe ich gestanden und ihn angeschrien. Ich habe ihn einen Idioten genannt. Das war er auch die meiste Zeit. Werden Sie es seiner Frau sagen? Sie verdient eine Erklärung. Und Sie? Was werden Sie tun? Ich habe mich immer für einen ehrlichen Menschen gehalten. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, ja, es zu beweisen. Ach. Was ist denn? Der Fuchs. Sehen Sie ihn da drüben? Er schaut uns an. Ja. Ich mag Füchse nicht. Ihre Scheißhaufen stinken. Stimmt. Soll ich euch beide mitnehmen? Ich glaube, ich möchte noch hierbleiben. Wir können warten. Ja. Das kann aber eine Weile dauern. Das macht nichts. Oder? Thomas? Nein. Die Verfolgung von Matt Hartley. Aus dem Englischen von Claudia Feldmann. Die Rollen und ihre Darsteller: Paul, Hans Löw. Simon, Julian Greis. Claire, Maja Schöne. Allison, Anne Weber. Cormick, Alexander Kuhn. Thomas, Leon Alexander Rathje. Musik, Tarwater. Technische Realisation, Peter Kretschmann und Nicole Graul. Regieassistenz, Dorothea von Hinte. Regie, Roman Neumann. Produktion, Norddeutscher Rundfunk 2013.